Zur Verurteilung der gemeinsamen Militärübung der Kriegsfanatiker der USA und Südkoreas Ulti Freedom Guardian, die den nuklearen Präventivangriff gegen die TVRK zum Ziel hat, gaben jüngst die britische Sonkenpolitik-Studiengesellschaft, die britische Zuze-Ideologie-Studiengruppe, die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft und das britische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017 eine gemeinsame Erklärung und die russische Gesellschaft für die Freundschaft und die kulturelle Zusammenarbeit mit der TVRK und die Dänemark-TVRK-Freundschaftsgesellschaft jeweils eine Erklärung ab.